Zum 23. Todestag von Präsidenten Kim Il-sung schickte die Familie vom gefallenen chinesischen anti-japanischen Revolutionär Zhang Weihua an die Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude einen Blumenkorb, der am 6. Juli an den Bronzestatuen niedergelegt wurde.